Die kindliche Kaiserin. Keines Wortes mächtig stand Atreo da und blickte auf die kindliche Kaiserin. Er wusste nicht, wie er beginnen, nicht, wie er sich verhalten sollte. Schließlich lächelte sie ihm zu und sagte mit zarter Stimme: »Du bist zurückgekehrt von der großen Suche, Atreo.« »Ja«, brachte Atreo heraus und senkte den Kopf. »Grau ist dein schöner Mantel geworden, grau dein Haar und deine Haut wie Stein. Aber alles soll nun wieder werden wie früher und noch schöner. Du wirst sehen.« Atreus Kehle war wie zugeschnürt. Er schüttelte nur kaum merklich den Kopf, dann hörte er die zarte Stimme sagen: »Du hast meinen Auftrag erfüllt.« Atreo wusste nicht, ob diese Worte als Frage gemeint waren. Er wagte nicht aufzublicken, um es aus ihrer Miene zu lesen. Langsam griff er nach der Kette mit dem goldenen Amulett und nahm sie von seinem Hals. Mit ausgestreckter Hand hielt er sie der kindlichen Kaiserin hin, den Blick immer noch zu Boden gesenkt. »Du hast deine Sache gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dir.« »Nein, es war alles umsonst. Es gibt keine Rettung.« »Aber du hast ihn doch mitgebracht.« Atreo hob den Kopf. »Wen?« »Unseren Retter.« Er blickte ihr forschend in die Augen und konnte nichts darin finden als Klarheit und Heiterkeit. Sie lächelte. »Du hast deinen Auftrag erfüllt. Ich danke dir für alles, was du getan und gelitten hast.« Atreo schwieg. Ihm fiel nicht einmal mehr eine Frage ein. Er starrte die kindliche Kaiserin mit offenem Mund an. »Ich habe ihn gesehen«, fuhr sie fort, »und auch er hat mich angeblickt.« »Wann war das?« »Eben, als du eingetreten bist. Du hast ihn mitgebracht.« Atreo schaute sich unwillkürlich um. »Wo ist er denn? Ich sehe hier niemanden als mich und dich.« »Oh, noch ist er nicht in unserer Welt. Aber unsere Welten sind einander schon so nah, dass wir uns sehen konnten, denn für die Dauer eines Blitzstrahls wurde die dünne Wand, die uns noch trennt, durchsichtig. Bald wird er ganz bei uns sein und mich bei meinem neuen Namen rufen, den nur er mir geben kann. Dann werde ich gesund werden und Phantasien mit mir.«